Leben eines Schafs ist meistens ziemlich eintönig. Es frisst, es schaut in den Himmel, es plaudert ein bisschen mit den anderen Schöfchen und es freut sich aufs Faulenzen auf dem Stroh im warmen Stall. Weil es eben normalerweise eher wenig Abwechslung gibt in einem Leben von einem Schaf, kommt es schnell in eine furchtbare Aufregung, wenn etwas Unerwartetes passiert. Etwas Unerwartetes wie an diesem Morgen. Zwei Schöfli sind besonders früh aufgestanden. Sie haben als erste Welle bei den Wunderbüschen sein. Die Wunderbüsche heissen so, weil sie immer noch feine, saftige Blätter tragen, obwohl es schon längst Winter ist. Alle anderen Büsche haben die Blätter verloren und stehen kahl und für die Schöfli wenig lustig in der Landschaft. Die Wunderbüsche wachsen ganz nah bei einem Abhang und besonders die dicken Schafe müssen aufpassen, dass sie nicht das Gleichgewicht verlieren und abstürzen, wenn sie probieren, an die Wunderblätter zu kommen. Das Tolle an den Wunderbüschen ist auch, dass man von dort aus ganz weit runter ins Tal sieht. Hey, schau mal dort unten. Was ist das? Du, ich glaub's ja nicht. Ein fremdes Schaf und ganz allein. Du, das kommt ja direkt zu uns rauf. Das müssen wir den anderen erzählen. Komm schnell. Ich komm ja. Nicht viel später ist die ganze Herde auf der Beine. Alle haben wild durcheinander drängelt. Jeder will das fremde Schaf als Erste sehen. Schöf in Reih und Glied aufstellen. Wird's bald? Das ist die Stimme vom Schafkönig. Er tönt so streng wie fast immer. Und wenn er streng ist, zieht er seine Krone weit in die Stirn, dass er besonders wichtig aussieht. Wir warten jetzt da, bis das fremde Schaf bei uns ist und uns erzählt, warum er seine Herde verloren hat und auf Reisen gegangen ist. Endlich kommt das fremde Schöfli oben an. Hallo zusammen, ich heiße Camilla und ich bin unterwegs auf einer Reise. Das haben wir denkt schon gesehen. Warum bist du auf Reisen? So etwas ist gefährlich und absolut unnötig. Wisst du, ich habe von einem grossen Schatz geträumt und in diesem Traum musste ich nur der Sonne nachgehen, bis ich ihn gefunden habe. Tja, du bist ja total verrückt. Wer verlässt schon sein Haus und seine Herde wegen einem Traum? Das ist ja nicht zum Glauben. Der Schafkönig schaut höhnisch rein und schüttelt schnippisch den Kopf. Die Krone wackelt ein bisschen. Aber gut, auch wenn du spinnst, kannst du von mir aus ein paar Tage bei uns bleiben. Du siehst aus, als könntest du schlafen und etwas zu essen brauchen. So, und jetzt, Abmarsch! Alle ins Haus! Ich duld keine weitere Unordnung mehr. Die Camilla findet in der Herde bald einen Freund. Es versteht sich mit dem schwarzen Schöfli ganz besonders gut. Die zwei sind enge Freunde. Am liebsten liegen sie beide draussen ganz nah beieinander und schauen in die Weite. Dann erzählen sie sich gegenseitig von ihren Träumen. Der Camilla, ihr Traum, ist immer der gleiche. Sie stellt sich den Schatz vor und kommt ins Schwärmen. Vielleicht ist der Schatz ja ein Wesen, voll von Wunderbäumen. Dann hätten wir immer genug und vor allem immer gutes Essen. Oder der Schatz ist vielleicht ein grosser Stall mit viel, viel Heu drin. So viel Heu, dass es bis an die Decke langt. Oder ein Bächli, wo man den ganzen Sommer drin könnte spielen. Weisst wie toll? Wenn Camilla so vom Schatz träumt und schwärmt, wird das schwarze Schöfli immer ganz traurig. Camilla, kannst du nicht aufhören, vom Schatz zu träumen? Ich würde mir wünschen, dass du für immer bei uns bleibst. Camilla hat das schwarze Schöfli auch sehr gern und würde am liebsten immer mit ihm zusammenbleiben. Aber sie kann einfach nicht aufhören, an den Schatz zu denken. Einmal, mitten in der Nacht, wacht das schwarze Schöfli plötzlich auf. Hättest du nicht etwas gehört? Camilla, bist du wach? Aber die Camilla gibt keine Antwort. Das schwarze Schöfli probiert etwas zu sehen. Das ist gar nicht einfach, mitten in der Nacht im dunklen Stall. Wo sich seine Augen ein bisschen an Dunkelheit gewöhnt haben, sieht es, dass der Camilla ihren Schlafplatz leer ist. Die Camilla ist weg! Schnell, wir müssen sie suchen! Los, stehen alle auf! Die anderen Schöfe wissen überhaupt nicht, was los ist. Und sie wollen es auch gar nicht wissen. Völlig verschlafen und hässig knurren sie das schwarze Schöfli an. Ruhe im Stall. Sieg doch mal ein bisschen still. Hör doch mit dem Mais. Es ist besser, dass die weg ist. Die spinnt sowieso. Für das schwarze Schöfli spinnt Camilla aber gar nicht. Und es denkt nicht daran, zurück ins Bett zu gehen und weiter zu schlafen. Dann suche ich sie halt allein. Ohne zu überlegen, zwängt sich das schwarze Schöfli durch den Stall da. Die Nacht ist eiskalt und das schwarze Schöfli sieht kaum seine eigenen Pfoten, so dunkel ist es. Tapfer stampft es durch den tiefen Schnee. Der eisige Wind pfifft ihm um die Ohren und das muss die Augen zukneifen, weil ihm die Schneeflocken direkt ins Gesicht wehen. Trotzdem nimmt es alle seine Kraft zusammen und ruft nach seiner Freundin. «Camilla! Camilla, wo bist du? Hallo, Camilla!» Es sucht und es ruft, stundenlang. Erst nach langem, langem Suchen entdeckt es endlich eine Spur. An einem stachligen Strauch hängt das Halstüchli von der Camilla. «Das gehört doch ihr! Camilla, wo bist du? Hallo!» Aus der Ferne hört es etwas. Ein ganz leisliches Wimmern. Es ist die Stimme von der Camilla, ganz klar. Schnell rennt schwarze Schöfli zu ihren Ahne. Und da sieht sie, was passiert ist. Ihr Fell hat sich in einem Dornenstrauch verfangen. Und zwar so fest, dass sie nicht mehr allein rauskommt. Oh, Gott sei Dank bist du da, schwarze Schöfli. Kannst du mir helfen? Hab keine Angst, Camilla. Ich bin da nicht durch und befreie dich. So gut, genau. Mach weiter. Du hast es gerade geschafft. Dankeschön vielmals, schwarze Schöfli. Das habe ich doch gern gemacht für dich. Und jetzt suchen wir zusammen den Schatz. Ja, dann glaubst du mir, dass es den Schatz gibt. Ich habe gemeint, du denkst wie die anderen und haltest mich auch für verrückt. Nein, ich glaube an dich und deinen Traum. Komm, wir gehen jetzt weiter. So stapfen das schwarze Schöfli und Camilla zusammen durch den dicken Schnee und die kalte Nacht. So lang, bis es am Himmel langsam hell wird. Die Sonne scheint fein am Horizont. Ihre Strahlen bringen die schneeweißen Felder zum Glänzen. Camilla zupft ganz aufgeregt das schwarze Schöfli am Fell. «Hey, schwarze Schöfli, schau mal! Siehst du das? Siehst du dort hinten? Dort strahlt etwas ganz hell. Das ist unser Schatz. Ganz sicher!» Schnell rennen sie dort an, wo das Funkeln herkommt. «Pass auf, Camilla! Wir wissen nicht, was hier so glänzt!» Camilla aber lässt nicht mehr. Sie steht schon auf der runden Fläche, die so wunderbar glitzert und funkelt. Plötzlich hört man es knacksen. Und der Boden unter den Füßen der Camilla fängt an zu wanken. «Oh, nein! Achtung! Hilfe! Hilf mir, schwarze Schöfli! Ich brich ein!» Die funkelnde Fläche ist kein Schatz, sondern ein zugefrorener Tümpel, wo sich die Sonne drin spiegelt. Und durch das Gewicht der Camilla bricht die Eisfläche in sich zusammen. Das schwarze Schöfli reagiert blitzschnell. Es schleppt einen langen Ast an. Das eine Ende klemmt es zwischen die Zehen und das andere stößt es vorsichtig über die Eisfläche bis zum Loch an, wo die Camilla eingebrochen ist. «Und jetzt halt dich ganz fest dran, Camilla!» Ganz vorsichtig zieht sie so die Camilla über die Eisfläche, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen hat. Jetzt zittern beide am ganzen Körper. «Oh, es tut mir so leid, schwarze Schöfli. Ich mache dir so viel Sorgen und bringe dich sogar in Gefahr mit meinem Traum. Bleibst du trotzdem bei mir?» «Natürlich bleibe ich bei dir, Camilla. Wir wollen den Schatz doch finden, oder?» «Abgemacht. Komm, wir suchen weiter.» Es ist aber für beide alles andere als einfach, den Schatz zu finden. Vom Morgen bis zur Nacht laufen sie der Sonne nach. Zu oben sieht es jeweils so aus, als sei sie ganz nah und als können sie fast anlängen. Aber am nächsten Morgen ist sie dann wieder weit weg und hängt oben am Himmel. Camilla ist verzweifelt und muss brüllen. «Ich mag nicht mehr. Meine Füße tun mir weh und es ist so kalt. Ich will heim.» «Nicht aufgeben, Camilla! Wir müssen weitersuchen! Komm!» Und wirklich, wo das schwarze Schöfli den Kopf lüpft, sieht es eine wunderschöne Höhle. Um den Eingang herum wachsen ein Haufen Wunderbüsche. Und glitzerige, wunderschöne Eiszäpfe hängen vom Höhleneingang oben runter. Das ist es, Camilla! Da ist der Schatz! So hast du ihn doch vorgestellt!» Und schon ist schwarze Schöfli in der Höhle verschwunden. Camilla wartet draußen und spitzt die Ohren. Von drinnen hört sie ein fürchterliches Brüllen. Den Lärm kenne ich. Das ist ein Wolf. Ich muss dem schwarzen Schöfli sofort helfen. Ohne zu überlegen, macht Camilla etwas unglaublich Mutiges. Sie rennt zum Höhleneingang und ruft ganz laut. Hallo, Herr Wolf. Kommen Sie doch raus. Ich bin viel saftiger als schwarze Schöfli. Das lässt sich der Wolf nicht zweimal sagen. Sofort stürmt er aus der Höhle raus und schnappt nach der Camilla. Camilla aber springt schnell auf die Seite und versteckt sich flink in einem hohlen Baum. Der Wolf staunt. Wo ist denn jetzt das Schöfli hin? Er drückt seine grosse Schnauze fest auf den Boden und schnüffelt. Dazu knurrt er gefährlich. Während der Wolf Camilla sucht, schleicht sich schwarze Schöfli ganz still und vorsichtig aus der Höhle und rennt so schnell und gleichzeitig so leislig wie irgendwie möglich zum Versteck von der Camilla. Ohne einen Mucks zu machen, warten die beiden mit klopfendem Herzen. Endlich hat der Wolf genug vom Suchen und kehrt in seine Höhle zurück. Endlich ist er weg. Jetzt haben wir aber wirklich Glück gehabt. Ich glaube, du hast recht, Camilla. Die Schatzsuche ist für uns zu anstrengend und zu gefährlich. Wir sollten vielleicht doch besser heimgehen. Camilla aber lächelt nur. Wir müssen nicht aufgeben. Wir müssen aber auch nicht weitersuchen. Wir haben den Schatz nämlich schon gefunden. Was? Wo denn? Wo ist er? Weisst, man kann den Schatz nicht sehen. Man kann ihn nur spüren. Du bist für mich der Schatz, weil du meine Träume mit mir teilst. Und weil du mich auch in der Gefahr nicht allein lässt. Und ich bin für dich der Schatz, weil ich alles das auch für dich machen würde. Ja, du meinst, unsere Freundschaft ist der Schatz? Genau. Oder kannst du dir einen wertvolleren Schatz vorstellen? Jetzt strahlt auch das schwarze Schöfli über das ganze Gesicht. Nein, das kann ich wirklich nicht. Er ist in unseren Herzen.